Lektion 8. Acht Lektion. Sind wir hier ein Baum? Nee, wir sind hier fünf Bäume. Auf einem von deinen Bäumen ist ein Bubchen. Das Bubchen ist auf dem ersten und dicksten Baum. Was für Sort Baum ist das? Dort der Baum ist ein Äpfelbaum. Sind viel Äpfel an dem Baum? Oh jo, viel, ordentlich viel. Sind all die fünf Bäume Obstbäume? Jo, alle fünf Bäume sind Obstbäume. Sind die Obstbäume in einem Garten? Jo, in einem Obstgarten. Hat er einen Garten? Jo, ich habe einen großen Garten. Ist euer Garten vor ich dem Haus oder hinter dem Haus? Ich habe einen kleinen Garten vor ich dem Haus und einen großen Garten hinter dem Haus. Der kleine Garten ist ein Blumengarten. Verstehst du das Wort Blum? Ich verstehe es nicht ordentlich gut. Weißt du, was ein Rose ist? Oh jo, ich weiß das mächtig gut. So, die Rose ist ein Blum. Ach so. Die Rose ist am Rosenstock im Garten und blüht im Monat Juni? Jo, so ist es in Deutschland, aber nicht in Brasilien. Die Rose blüht in Juni und Juli in Deutschland, weil das in der Nordhemisphäre ist. Aber Brasilien ist in der Südhemisphäre. Jetzt verstehe ich das. Und ein Blüh, weißt du, was ein Blüh ist? Nee, ich weiß es nicht. Die Blühe sind der Obstbäume eher Blumen. Oh, verstanden. Blühen die Äpfelbäume auch im Monat Juni in Europa? Nee, die Obstbäume blühen in April und Mai. Ist es nicht zu kalt in April in Deutschland für die jungen Blühe? Doch, im Norden, aber nicht im Süden. Im Süden haben wir Sommer im Monat Mai. Was? In Mai? Jo, unser Winter ist nicht lang. Wir haben Frühling im Februar und Sommer im Mai. Wann ist Frühling? Vor dem Frühling kommt der Winter. Nach dem Frühling kommt der Sommer. Vor dem Winter kommt der Herbst. Nach dem Winter kommt der Frühling wieder. Was ist wieder? Wieder ist nochmal oder nochmal. Januar ist der kälteste Monat in Deutschland, aber der wärmste in Brasilien. Juli ist der wärmste Monat in Deutschland, aber der kälteste in Brasilien. Weißt du den Monat euer Name? Oh jo, ordentlich gut. Ich tun sie nennen. Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember. So, wie viele Monate haben wir? Das Jahr hat 12 Monate. Wie viel ist 12? 10 und 1 ist 11. 10 und 2 ist 12. Was sind die kalten Monate in Deutschland? Dezember, Januar und Februar. Ist März schon warm? Nee, März ist noch kalt. Und April ist auch noch kalt. Aber die zwei sind nicht ordentlich kalt. Es ist ordentlich warm in Afrika in April, gell? Oh jo, es ist mehr wie warm. Es ist heiß in Afrika in April. Vorläufiger Jahrgang 2025. Hier ist eine Erdkugel. Die Erdkugel ist rund. Ein Ring ist rund. Ein Ball ist rund. Hast du einen Ring? Ich habe zwei Ringe. Hast du die zwei Ringe am Ringfinger? Nee, ich habe einen Ring am Ringfinger und der andere am Mittelfinger. Warum hast du den Ring nicht am kleinen Finger? Der Ring ist zu weit für den kleinen Finger. Ach so, der fünfte Finger ist zu dünn für den weiten Ring. Willst du Ball spielen? Nee, danke schön. Ich will nicht spielen. Ich habe meine Lektion fürs Lernen. Was hast du fürs Lernen? Ich habe meine Deutschlektion fürs Lernen. Ist die Lektion lang? Jo, sie ist ordentlich lang. Ich habe ordentlich viel fürs Lernen. Willst du lernen, Deutsch zu sprechen? Oh, ich spreche schon Deutsch. Wir sprechen nicht Portugiesisch in der Klasse. Was sind wir auf der Erdkugel? Wir sind Land und Wasser. Das ist die Erde. Ist die Erde nicht ein Ball? Doch, die Erde ist rund wie ein Ball oder ein Ranch. Was für Land können wir auf der Erdkugel sehen? Wir können Amerika sehen, Nordamerika und Südamerika. Wo sind wir? Wir wohnen in Südamerika, in Porto Alegre. Ist Porto Alegre eine Stadt oder ein Staat? Porto Alegre ist eine Stadt im Staat Rio Grande do Sul. aber früher im Kaiserreich Brasilien, war Rio Grande do Sul eine Provinz. Heute ist Brasilien eine Republik und hat Staaten, nicht Provinzen. Stadt ist weiblich, die Stadt. Staat ist männlich, der Staat. Wasserfall ist auch eine Stadt im Staat Rio Grande do Sul. Natal ist eine Stadt im Staat Rio Grande do Norte. São Paulo ist eine Stadt im Staat São Paulo. Berlin ist eine Stadt in Deutschland. Rom ist eine Stadt in Italien. Fliehst du den Winter mit dem Luftschiff nach Deutschland? Jo, ich fliehe im Februar oder März nach Deutschland. Bist du Brasilianer? Ja, ich bin Brasilianer. Ist dein Bruder Brasilianer? Ja, mein Bruder ist Brasilianer. Und deine Schwester? Ist sie auch Brasilianerin? Ja, wir sind alle Brasilianer. Warum spricht er Deutsch dann? Weil unser Vorkommen Deutsch war. Wir sind Brasilianer, aber wir sprechen die Sprache von unserem Vorkommen. Und du, warum sprichst du Portugiesisch? Weil mein Eltern Portugiesisch sprechen. Und ihr Eltern auch. Verstehst du das Wort Eltern? Ja, mein Eltern sind mein Vater und meine Mutter. Richtig. Und verstehst du das Wort Vorkommen? Ja, mein Vorkommen sind meine Eltern, die Eltern von meinen Eltern und so weiter. Jetzt sind wir zurück im Jahrgang 1880.